Nee. Wir sehen uns nächste Woche. Habt eine schöne Zeit. Bis Wochenende. Lasst euch vom Wahnsinn nicht zu sehr triggern. Eine schöne Weihnachtszeit. Gerechtigkeitsgesetz. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.